Die Göttin Diana der Epheser ist nur schwer zu unterscheiden von dem Bilde der Mutter Gottes auf einem Kirchensiegel in Salisburg. Beide tragen auf dem Haupte ein Kreuz und links und rechts von ihnen befinden sich Sonne, Mond und Sterne. Meist wird die Himmelskönigin so dargestellt, dass sie den Mond zu ihren Füßen hat, siehe Johannes Offenbarung 12,1. Es ist nun recht bezeichnend, dass auch von den vorchristlichen Germanen Freya so abgebildet wurde. Die deutsche Geschichte erzählt, dass Karl der Große in Freya Burg, das ist das heutige Magdeburg, einen Heidentempel zerstört hat, in dem sich ein wunderschönes Bildnis der Göttin Freya befand, das genauso aussah wie das der Mutter Gottes Maria, den Mond und die Schlange zu Füßen, die Sternenkrone auf dem Haupte und den Apfel in der Hand. Recht merkwürdig ist der Umstand, dass bei den Griechen die Gottesmutter und Himmelskönigin Maya hieß und die Mutter Buddhas denselben Namen trug. Maya ist aber unser deutsches Maria. Noch merkwürdiger ist, dass heute noch mancherorts, so in Annaberg in Oberschlesien, eine Madonna mit zwei Kindern angebetet wird. Es ist die heidnische Königin Latona, die sich vor einer Schlange flüchtet. Auf manchen christlichen Madonnenbildern ist das zweite Kind versteckt. Man sieht hier wiederum, wie der christliche Madonnenkult nur die Fortsetzung von uraltem heidnischen Kult ist, und dass auch er auf Geschehnisse in altersgrauer Vorzeit hinweist. Der Kult der Himmelskönigin und Gottesmutter Maya, Mylitta, Isis war innig verknüpft mit dem ihres Sohnes Buddha, Adonis, Attis, Osiris, dessen Tod und Auferstehung wurde schon längst vor Christus am Osterfest in Antiochien in Syrien, allwo die erste Christengemeinde entstanden ist, dramatisch dargestellt, und eine Höllenfahrt ist in einem der schönsten Gräber zu Biban el-Muluk in Oberägypten abgebildet. Dazu weist der Forscher Rudolf Seidel in seinen Büchern, das Evangelium Jesu in seinem Verhältnis zur Buddha-Sage und Buddha-Lehre, Leipzig 1882, und die Buddha-Legende und das Leben Jesu nach den Evangelien, Weimar 1897, sowie G.A. von den Berg von Eisinger in seinem Buch Indische Einflüsse auf evangelische Erzählungen nach, dass die Lebensgeschichte und Lehre Jesu mit der Buddhas, der doch 500 Jahre vor ihm lebte, fast völlig übereinstimmen. Sogar Bergpredigt und Seligpreisungen hat Buddha, und zwar von letzteren 7 statt 9 bei Jesus. Die in 108 großen Bänden in tibetanischer Sprache niedergeschriebenen Lehren des Buddha enthalten in ihrer Weltanschauung die ganze Grundlage des Christentums. In der Geschichte Buddhas und Krishnas haben wir das Leben Jesu. Dabei ist der Königssohn Buddha selbst erst wieder eine durchaus sagenhafte Person, die in altersgraue Zeiten zurückweist. Beta bringt Belege dafür, dass er vor der letzten Flut gelebt hat. Nach den bisher mitgeteilten Tatsachen lässt sich also die Lehre der christlichen Kirche, Jesus habe vor 1900 Jahren gelebt, nicht aufrechterhalten. Angebliche geschichtliche Beweise hierfür haben sich als gefälscht erwiesen. Hat aber nun Jesus, dessen Lehre vor Beginn unserer Zeitrechnung so großen Einfluss auf die Kulturwelt auszuüben vermochte, überhaupt nie gelebt? Glaubt man denn, die Hebräer jagen einem Phantom nach, wenn sie Jesus in ihren heiligen Büchern verwünschen und beschimpfen? Sie wissen ganz genau, dass es sich um eine geschichtliche Persönlichkeit handelt. Sollten die Evangelien, die, richtig verstanden, von ungeheurer Tragweite und hoher sittlicher Bedeutung sind, Dichtungen irgendwelcher Menschen sein? Dichtungen von Juden? Ausgeschlossen! Der aus den Evangelien leuchtende sittliche hohe Geist, den schon Goethe nicht genug rühmen konnte, kann nicht aus einem Hebräergehirn entsprungen sein. Das bezeugt jeder Rassenforscher. Die Hebräer würden sich übrigens gar wohl gehütet haben, solche Lehren wie die des Jesus, die ihrer Weltanschauung entgegengesetzt sind und ihnen den Untergang drohen, in die ihnen verhasste Germanenwelt zu schleudern. Nein, Jesus war keiner der ihrigen. Seine weltumstürzende, aus tiefer Naturerkenntnis beruhende Lehre von der Ausrottung des Menschenunkrautes, siehe Abschnitt 37, konnte keinem Juden gehören, sondern nur einem Germanengeiste entsprossen sein, dem Geiste eines Götter-Gotensohnes. Der abgrundtiefe Hass der Juden gegen ihn und seine Lehre und gegen das Kreuz, der sich in ihren heiligen Schriften in gotteslästerlicher Weise kundgibt, hat zweifellos einen geschichtlichen Hintergrund. Dieser Jesus muss eine germanische Persönlichkeit von überragender Bedeutung und Jahrzehntausende hindurch für die Germanenwelt richtunggebend gewesen sein. Zweifellos war er einer derjenigen, die in einer Zeit der Bedrängnis des Ariatums auf die furchtbare Gefahr der Vermischung mit den Kindern des Teufels hinwies und deren Ausrottung verlangte, auch gegen ihre blutigen Opferfeste und Sitten zu Felde zog. Naheliegend ist auch, dass er deshalb vom gesamten Hebräertum mit Wut und Hass verfolgt wurde. Jesus und seine Lehre sind also nicht dem Judentum entsprungen. Wer das bestreitet, leugnet alle politischen, rassekundlichen und naturgesetzlichen Tatsachen. Wer war nun Jesus? Fassen wir zur Beantwortung der Frage folgende Tatsachen ins Auge. Die Germanen übten den Brauch, berühmte Ahnen, Helden, Asen, Könige pietätvoll zu verehren und Sternbilder nach ihnen zu benennen, sie in und an den Sternhimmel zu versetzen, woraus allmählich die Götterverehrung des Niederrassentums entstand. Wenn Nimojewski die ganze Geschichte Jesu als einen Astralmythos erklärt, hat er nicht Unrecht, nur hat er übersehen, dass demselben geschichtliche Personen und Tatsachen zugrunde liegen. Nun brachten die Germanen auf ihren Kolonisationszügen ihre Geschichte und Sage und die Kunde von den Taten ihrer hohen Ahnen in alle Welt, auch nach Indien und Atlantis Amerika. In den mit Jesus identischen Personen Baldur, der weise, glänzende, von Baal gleich Beel gleich weiß glänzend schimmernd, Osiris, Adonis, Attis, Marduk, Krishna, Buddha und so weiter, ist also, da Sagen getreuliche Überlieferungen alter Geschichte sind, eine hohe urgermanische Persönlichkeit zu erblicken, die in Lehre und Leben vom größten Einfluss auf die Gestaltung der Schicksale der germanischen Völker gewesen sein muss. Kehren wir in unserer Betrachtung wieder zur Wiege der christlichen Kirche nach Kleinasien, Palästina, zurück.